Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, Vers 34. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Gott segne dieses Wort. Sorgen für heute. In diesem Bibeltext hier aus dem Matthäusevangelium im 6. Kapitel lesen wir mehr, was unser Jesus Christus zu sagen hat über die Sorgen für heute. Warum sollen wir uns überhaupt, worüber sollen wir uns Sorgen machen? Und worauf es hier ankommt, ist, dass unser Jesus spricht eben von Sachen, es geht um Geld und Besitz im Kapitel selber. Also geht selber mal rein, lest mal das 6. Kapitel im Matthäus-Evangelium und schaut mal, was unser Jesus zu sagen hat. Und so einiges nun, was uns Sorgen machen könnte, aber was uns nun nicht Sorgen machen braucht und auch nicht Sorgen machen soll. Und was hier wichtig ist, ist, dass eben Jesus uns darauf hinweist, dass unser tagtägliches Leben genug Schwierigkeiten und Belastungen hat und Sorgen bringt sozusagen. Ja. Und das ist so, das ist für uns alle so und das genügt für einen Tag. Und Jesus weiß das, Gott ist ja hier im Fleische, Gott ist Mensch geworden und hier auf Erden nun ist und all das nun auch selber miterlebt, können wir ihm vertrauen hier. Und geht dann auch nochmal, das war Vers 34, ja, geht nochmal ein bisschen zurück in Vers 27 und Jesus fragt, können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und das ist also wirklich unser Aufruf hier zu verstehen, dass wir uns nicht sorgen sollen, was nun nicht heißt, dass man nicht eher ein bisschen vorausplant und mit dem, was uns Gott gegeben hat, gut umgeht, ja, und weise ist, ja, und zum Beispiel nicht Sachen kauft oder Dinge tut, wo man das Geld nicht hat und sich das Geld leiht und man weiß auch gar nicht, wie man das zurückzahlen soll. Zum Beispiel, jetzt als ein Beispiel, ja. Darum geht das jetzt hier nicht, denn worauf es hier Jesus ankommt, ist, dass er uns einlädt, unsere Sorgen ihm zu überlassen. Wir, die wir in eine persönliche Beziehung zu Christus kommen als reuige Sünder, und er hilft uns hier sehr, sehr praktisch, dass wir uns nicht Sorgen machen sollen um was nun kommt in der Zukunft, Zukunftsangst sozusagen. Und das ist hier ganz gut beschrieben. Und lest das mal selber durch und das soll uns helfen, praktisch eben alle Sorgen dann Christus zu überlassen und besonders dann eben mit offenen Herzen zu Christus zu kommen und ihn in und durch uns wirken zu lassen, durch unsere Herzen und unser Verstand, unser Gemüt, unsere Seele, unser Herz. Und Jesus Christus kümmert sich um all das, was wir nun brauchen, ja, also nun Nahrung, dass wir nun ein Dach über dem Kopf haben Sachen, die wir brauchen, also Dinge zum Leben, ja. Das heißt nun nicht, dass wir faul sind und dann irgendwie einfach abwarten, dass irgendwas passiert. Nein, es geht hier um unsere persönliche Beziehung zu Jesus, eine Herzensangelegenheit, dass wir mit offenen Herzen Christus vertrauen und in und durch den Heiligen Geist in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen. Und deswegen gibt er uns diese Hinweise im 6. Kapitel und dann auch hier in der Bergpredigt. Lest das nochmal durch, ja, im Matthäus 5. Kapitel und 6. Kapitel. Sehr, sehr viel praktische Hinweise. Und das hilft uns und macht uns Mut Und unser Jesus zeigt uns eben auf, dass wir eben uns nicht Sorgen machen brauchen oder Angst haben, was nun die Zukunft anbelangt. Denn das möchte er nicht und er hilft uns auch damit. Denn oft ist es schwierig. Ja? Wir haben alle Menschen, wir haben alle Sorgen und Gedanken über Dinge, aber er möchte, dass unsere Gedanken und unser Herzen ihm ausgerichtet sind, auf sein Herz, und der Heilige Geist hilft uns dann in und durch Christus seinen Willen zu tun, in seinem Zeitrahmen und in seinem Willen. Und deswegen macht es eben keinen Sinn, uns ja, weiterführend als heute Sorgen zu haben. Und lieber Jesus, wir danken dir für diesen Bibeltext hier aus dem Matthäus-Evangelium und dass du uns ermahnst und auch ermutigst, dass die Sorgen für heute genug sind. Das heißt nun nicht, dass wir leben, als wenn nun die Sintflut kommt morgen sozusagen. Nein, es geht darum, dass wir dir vertrauen und uns dir zuwenden und du dich dann um uns kümmerst, in unsere Herzen die Sorgen von uns nimmst und dass wir auf das Hier und Jetzt schauen und blicken und unsere Herzen darauf ausgerichtet sind und dass wir uns nicht Sorgen brauchen, was du nun tust. Ich bete, dass alle Menschen in der persönlichen Beziehung zu dir wachsen und als Reuegesünder zu dir kommen und in persönliche Beziehung mit dir wachsen. Und das ist das Wichtigste. Und wir danken dir, Jesus, für all dies und beten dies in deinem geistlichen Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.